Deutschlandfunk. Kommentar. Die Verhandlungen über eine neue Waffenruhe in Syrien laufen. Doch Experten glauben nicht mehr an einen Erfolg. Damit rückt eine diplomatische Lösung des Konflikts in weite Ferne. Der Krieg in Syrien lässt die Welt ratlos zurück. Appelle sind das Einzige, was bleibt. Auch im gelähmten, weil zerstrittenen UN-Sicherheitsrat. Der Kommentar von Georg Schwarte. Giftgas aufs eigene Volk. Belegt. Von den Vereinten Nationen bestätigt. Fassbomben, auch so eine besonders erbärmliche Art, Menschen zu töten. Aufs eigene Volk. Hilfskonvois fürs eigene Volk. Bombardiert. 5,5 Jahre Syrienkrieg, über 300.000 Tote. Es ist der Friedhof der Weltgemeinschaft. Und auf dem Grabstein steht, wir waren uns leider nie einig. Ban Ki-moon hat bereits vorweggenommen, was die Zukunft zeigen wird. Die Geschichte, sagt er, werde einmal ein verheerendes Urteil über diesen Sicherheitsrat fällen. Der Sicherheitsrat, eine Konstruktion geboren aus der berechtigten Angst. Eine der großen Mächte könnte zu mächtig werden. Das Veto der anderen vier, es sollte künftig verhindern, was als brennende Narbe namens Zweiter Weltkrieg die Menschheit gezeichnet hatte. Das Veto der 5 großen Mächte aber, die Macht, alles mit einem einzelnen Nein zu verhindern. Es hat sich vom gut gemeinten Rezept gegen Krieg zum größten Blockadeinstrument der Weltgemeinschaft gegen Frieden entwickelt. Missbraucht, benutzt, selten zum Wohl der Welt, stets zum eigenen Vorteil. Wir dürfen Konsens nicht mit Einstimmigkeit verwechseln. Ban Ki-moon, dieser kleine, stets etwas unscheinbar wirkende Mann, hat das der 71. Generaldebatte gerade sehr leise entgegengeschrien. Das Ende der Diplomatie. In der Konstruktion dieses Abziehbildes einer Weltordnung aus dem Jahr 1945 namens Sicherheitsrat, das Ende der Diplomatie ist dort zu besichtigen. Keine der großen diplomatischen Lösungen dieser Tage, das Atomabkommen mit dem Iran nur ein Beispiel, gehen zurück auf die Vereinten Nationen. Eine Organisation, die verdammte 20 Jahre lang unfähig ist zur Reform von sich selbst, ist eine Organisation, die mehr als nur ein Imageproblem hat. Dass in Syrien Flüchtlingen geholfen wird, dass Menschen Nahrung, Decken, Medizin erhalten, dass auf der Welt viele Kinder nicht mehr am Hunger krepieren, wir verdanken es diesen wunderbaren Vereinten Nationen. Im Reagieren auf das Elend, auf das, was Krieg, Terror und Hass anrichten, sucht man ihresgleichen. Im Agieren gegen die Ursachen von Krieg, Terror und Hass aber, suchen die Vereinten Nationen seit 20 Jahren sich selbst, vergeblich. Ban Ki-moon geht im Dezember nach 10 Jahren. Gestern hat er der Weltgemeinschaft erklärt, dass das Böse nicht immer nur die anderen sind. Hier im Saal, sagt er, sitzen Nationen, die Gräueltaten in Syrien finanzieren, planen, unterstützen und sogar durchführen. Niemand sah, wer da rot wurde vor Scham. Man darf vermuten, dass es auch niemanden interessierte. Die Reform der UN ist tot, es lebe die Reform. Gestorben wird ja woanders. In Syrien zum Beispiel.